Sie will das Wort nicht denken, das Wort, mit dem er sie rief, das undenkbare Wort, mit dem er für alle Ewigkeit ein Loch in ihre Ewigkeit bohrte. Ihr zu der Zeit schon unfruchtbarer Körper hatte ihn, der das Wort gewusst hatte, das sie entmachtete, mit aller Gewalt an sich gerissen und ungefähr für die Dauer einer Geburt ihr Lachen, das ihm so lange im Weg gestanden hatte, erstickt. In dieser Nacht in dem verborgenen Schrank, den ihr Mann eigens für sie gebaut hatte, weil sie es sich damals, als sie noch eine Zirkusprinzessin war, so wünschte, war sie endlich zum Feind übergelaufen. Erst nach dem Fall der Reichshauptstadt gelang es ihrem Mann, zu ihr hinauszukommen. Er fand einen zertrampelten Garten vor und einen Gärtner, der über die Verwüstungen weinte. Seine Frau teilte mit ihm den halben Laib Brot, den der Russe ihr dagelassen hatte. Kennst du den? Ein Musiker ist auf Tournee. Seine hochschwangere Frau soll ihm Bescheid geben, wenn das Kind endlich geboren ist. Ihr Stichwort soll sein Melone. Der Musiker sitzt also auf der Bühne und spielt. Eines Abends nun flüstert ein Kollege ihm von der Seitenbühne zu: Melone, Melone, Melone, zwei mit Stiel und eine ohne. Es gibt Dinge, die sind einfach immer zum Lachen. Immer ist dieser Witz ein Erfolg. Immer lacht alles, immer lacht der Architekt, lacht auch seine Frau, die ihn selber erzählt hat, und lacht der Besuch. Musiker, Tournee, Melone, mit und ohne. Vor 15 Jahren etwa hatte der Schauspieler Liedtke, der mit einer Operettendiva verheiratet war und am Ende des Sandwegs wohnte, noch eins draufgesetzt und, mit seinen Händen üppige Brüste andeutend, aus der lustigen Witwe zitiert: Millionen. Musiker, Tournee, Melone, mit und ohne, das passte auch während des Krieges, als der benachbarte Kaffee- und Teeimporteur ihnen erzählte, dass die Fleischerstochter gerade Zwillinge zur Welt gebracht habe, obgleich ihr Mann schon seit über einem Jahr nicht auf Urlaub war von der Ostfront. Musiker, Tournee, Melone, mit und ohne. Die Frau des Architekten sagt heute zum Direktor des Reifenkombinats, einem Freund ihres Mannes, nachdem das Lachen verebbt ist: Also ich fand das von Hitler unmöglich, von uns Frauen zu verlangen, dass wir dem Staat Kinder gebären. Wir sind doch keine Maschinen. Und ihr Mann sagt: Meine Frau war auf ihre Art praktisch im Widerstand. Der Direktor des Kombinats lacht und der Architekt selbst und es lacht auch seine Frau. Und dabei rinnt nun schon seit etwa 6 Jahren durch das Loch, das der Russe gegen Ende des Krieges in ihre Ewigkeit gebohrt hat, die Zeit fortwährend aus. Nur weil es eine schwere Zeit ist, tritt so etwas wie ein historisches Trägheitsmoment ein. Nur weil die Zeit so schwer ist, dass sie sich sogar mit dem Davonlaufen Zeit lassen muss, sitzt die Frau des Architekten auch 6 Jahre nach dem Krieg noch auf ihrer Terrasse. Sitzt da vor einem mit rot gekochten Krebsen gefüllten Topf, serviert, selbst am lautesten lachend, ihren Freunden die sicheren Pointen und blickt auf den inzwischen Volkseigentum gewordenen See. Die Zeit rinnt, während die Frau des Architekten am Arm ihres Mannes die Freunde noch bis vor das Tor geleitet und ihnen ins Dunkle nachwinkt, rinnt, während die beiden Eheleute wieder hineingehen, die mit Krebsschalen bedeckten Teller übereinander stellen und in die Küche tragen, rinnt, während sie zu ihm sagt, sie sei schon müde, und er sagt, er rauche draußen noch eine, rinnt, während sie die Treppe hinaufsteigt, in ihrem Zimmer sich auszieht, den seidenen Mantel überwirft und ins Bad geht. Die bunten Scheiben in den Fenstern zur rechten und linken vom Spiegel sind noch schwärzer als anderes Glas in der Nacht. Rinnt, während die Frau sich auf den Rand ihres Betts setzt, um die Beine mit Kampferöl und die Brust mit Pfefferminzsalbe einzureiben. Rinnt, als sie ihrem Mann, der unten auf der Terrasse noch eine letzte Zigarette raucht, durch die halboffene Balkontür Gute Nacht zuruft. Rinnt aus und aus, während sie den cremefarbenen seidenen Mantel wieder an seinen Haken im flachen Teil des begehbaren Schranks hängt, aus und aus, während sie sich hinlegt und einschläft. Aus. Bald wird sie in einer Zweizimmerwohnung in West-Berlin leben und später in einem Altersheim in der Nähe des Bahnhofs Zoo. Von der Flucht in den Westen bis zum Ende ihres Lebens wird sie alles, was man in Notzeiten dringend braucht, Also Büroklammern, Schießgummis, Briefmarken, Zettel und Bleistifte immer in ihrer Handtasche griffbereit halten. Und in ihrem Testament wird sie das Grundstück am See und das bis in alle Ewigkeit nach Kampfer und Pfefferminz duftende Haus, das rein rechtlich gesehen immer noch ihr gehört, wenn es auch in einem Land liegt, das sie ohne Gefahr verhaftet zu werden nicht mehr betreten kann, ihren Nichten vererben und den Frauen ihrer Neffen, jedenfalls keinem Mann.